Erster Jahwe sprach zu mir. Selbst Mose und Samuel können nicht helfen. Ich will dieses Volk nicht mehr sehen. Sie sollen weggehen. Zweiter, wenn sie fragen, wohin sollen wir gehen? Dann sage ihnen, Jahwe spricht, wer krank wird, wird krank. Wer im Krieg stirbt, stirbt im Krieg. Wer hungert, hungert. Wer gefangen wird, wird gefangen. Dritter, Jahwe spricht, ich schicke vier Dinge gegen sie. Das Schwert tötet sie. Hunde ziehen sie weg. Vögel und Tiere fressen sie. Vierter, ich mache sie zu einem Schrecken für alle Länder. Das ist wegen Manasse. Er war König von Juda. Er tat schlimme Dinge in Jerusalem. Fünfter, wer wird Mitleid mit dir haben, Jerusalem? Wer wird dich besuchen? Niemand wird fragen, wie es dir geht. Sechster, Jahwe spricht, du hast mich verlassen. Du hast dich abgewendet. Darum habe ich dich zerstört. Ich bin müde, Mitleid zu haben. Siebter, ich habe sie zerstreut wie Spreu. Ich habe ihre Kinder weggenommen. Ich habe mein Volk zerstört. Sie haben ihre schlechten Wege nicht verlassen. Achter, es gab viele Witwen, mehr als Sand am Meer. Ich schickte Zerstörung über die Mütter. Es kam am hellen Tag. Ich brachte Angst und Schrecken über sie. Neunter, eine Frau, die 7 Kinder hatte, wurde schwach. Sie starb. Ihr Leben endete früh. Sie war beschämt. Jahwe spricht, die übrig gebliebenen töte ich mit dem Schwert. Sie fliehen vor ihren Feinden. Zehnter, o weh, meine Mutter. Warum hast du mich geboren? Ich bin ein Mann des Streits für alle. Ich habe niemandem Geld gegeben. Niemand hat mir Geld gegeben. Aber alle verfluchen mich. Elfter, Jahwe sprach, ich werde dir Gutes tun. Ich werde dich stark machen. Deine Feinde werden dich um Hilfe bitten. Das wird in schlechten Zeiten geschehen. Zwölfter, kann Eisen zerbrechen? Kann starkes Eisen und Bronze zerbrechen? Dreizehnter, ich gebe deinen Besitz und deine Schätze weg. Das ist keine Bezahlung. Es ist wegen all deiner Sünden. Du hast sie überall in deinem Land getan. Vierzehnter, ich lasse dich deinen Feinden dienen. Das ist in einem fremden Land. Mein Zorn brennt wie Feuer. Es brennt gegen euch. Fünfzehnter, du weißt es, Jahwe. Denk an mich und hilf mir. Räche mich an denen, die mich verfolgen. Lass mich nicht sterben, weil du geduldig bist. Ich leide Schande wegen dir. Sechzehnter, wenn du sprachst, hörte ich zu. Deine Worte waren Freude für mein Herz. Ich trage deinen Namen, Jahwe. Du bist der Herr der Heere. Siebzehnter, ich saß nicht mit fröhlichen Leuten. Ich jubelte nicht mit ihnen. Ich saß allein wegen dir. Du hast mich mit Zorn erfüllt. Achtzehnter, warum tut mein Schmerz immer weh? Meine Wunde heilt nicht. Du bist wie ein Bach, der austrocknet. Man kann sich nicht auf dich verlassen. Neunzehnter, darum sprach Jahwe, wenn du dich änderst, stehst du wieder vor mir. Wenn du Gutes sagst, nicht Schlechtes, dann bist du mein Sprecher. Die Leute sollen zu dir kommen. Du sollst nicht zu ihnen gehen. Zwanzigster, ich mache dich zu einer starken Mauer für dieses Volk. Wenn sie gegen dich kämpfen, können sie dich nicht besiegen. Ich bin mit dir. Ich helfe dir und rette dich. Das sagt Jahwe. 21. Ich rette dich vor bösen Menschen. Ich befreie dich von gewalttätigen Menschen.